Ich will Ihnen entdecken, sagen Sie es niemand, dass meine Reise auf den Harz war, dass ich wünschte, den Brocken zu besteigen. Und nun, Liebste, bin ich heut oben gewesen. Ganz natürlich, ob mir's schon seit 8 Tagen alle Menschen als unmöglich versichern. Aber das Wie, vor allem das Warum, soll aufgehoben sein, wenn ich Sie wiedersehe. Als Goethe beim Förster Johann Christoph Degen auf dem Torfhaus sitzend am 10. Dezember 1777 an Charlotte von Stein schreibt, ahnt er wohl schon, dass sein Ritt durchs Gebirge und die Erlebnisse der winterlichen Brockenbesteigung nachhaltige Auswirkungen für ihn haben werden. Nun, Liebste, trete ich vor die Türe hinaus. Da liegt der Brocken im hohen, herrlichen Mondschein über den Fichten vor mir. Und ich war oben heut und habe auf dem Teufelsaltar meinem Gott den liebsten Dank geopfert. Beobachtungen und Empfindungen werden später in seine Farbenlehre einfließen, werden in seine Dichtung hineinwirken und im Faust mit dem Szenario der Walpurgisnacht auf dem Brocken eine Krönung erfahren. Goethe kam insgesamt 5-mal in den Harz. 3-mal besuchte er dabei den Brocken. Und dass er seinen 35. Geburtstag auf dem Blocksberg zu verbringen gedachte, unbeweibt und in Tuchfühlung zu Teufelskanzel und Hexenaltar, das kann nur den erstaunen, der nie auf dem Brocken war, von Goethe nichts weiß und eine Hexe nicht kennt. Die Hexen zu dem Brocken ziehen. Feature über Ruhm, Schönheit und Elend eines deutschen Berges von Wolfgang Knappe. »180 Jahre nach Goethe setzte auch ich meinen Fuß auf diesen Berg. Es war Sommer und ich war gerade mal 10. Meine Mutter holte die Festtagen vorbehaltenen weißen Kniestrümpfe aus der Kommode und verkündete, während sie mich herrichtete, feierlich, »Heute geht's auf den Brocken.« In Wernigerode bestiegen wir die Schmalspurbahn, die sich via 3 Anhone auf den Weg zum Gipfel machte. Pfeifend und schnaufend und unablässig mächtige Dampffahnen speiend, als stünde Mephisto vorm Feuerloch. An die Kontrolle von Fahrkarte und Passierschein für das beginnende Sperrgebiet erinnert sich das Kind nicht. Wohl aber an den Zustieg von Uniformierten in Schierke. Die Männer waren mit Maschinenpistolen behängt und standen auf den unteren Trittbrettern. Weit lehnten sie sich in den Kurven hinaus, um mögliche Sprünge aus dem Zug und die Flucht über die nahe Grenze mit einer Geschossgarbe zu verhindern. Von solchen Begleitumständen ist in der Schilderung der Brockenbahnfahrt, die Hermann Löns zu Beginn des Jahrhunderts unternahm, natürlich nichts zu erfahren. Löns fuhr schließlich ohne Passierschein und konnte sein Augenmerk auf ganz andere Dinge richten. Die Bahn keucht bergaufwärts. Die Backfische werden immer stiller. Das wilde Granitgetrümmer, die Moorflächen, die toten, vom Schneesturm zertrampelten Fichten, die unheimliche Wolke, die über den Königsberg herübersieht, das drückt ihnen ihre lustigen Herzen zusammen. Ich schließe das Fenster. An der Scheibe bleiben winzige Tropfen hängen. Sie bekommen Gesellschaft. Die Scheibe trieft. Die Sonne ist fort. Im Nachbarabteil ruft einer, ihr Meinheit. Die Fichten biegen sich. Die Aussicht ist fort. Graue Wolkenfetzen fegen über das Moor. Aus dem Wind wird ein Sturm. Schweinerei, ruft jemand nebenan. Das ist der blau beschlipste Zylindermann. Der Zug windet sich aufwärts, quält sich durch einen dicken grauen Brei, fährt mitten hinein in die Hexenküche und erreicht, buchstäblich aus dem letzten Loch pfeifend, den Bahnhof Brocken, wo der tausendstimmige Wut- und Schreckensschrei der Aussteigenden vom Sturm zerfetzt wird. Als wir den Bahnhof damals erreichten, herrschten zwar keine Löns'schen Verhältnisse, es war aber auch keine Sicht. Zielsicher hatten wir einen der 260 Nebeltage erwischt und folgten, weil eh nichts zu sehen war, den anderen in den Touristensaal des Fernsehturms, der das im Krieg zerstörte Brockenhotel ersetzte. Die Mutter trank dünnen Kaffee und ich das versprochene große Glas Brause. Als wir gingen, war das Haupt des Berges noch immer umhüllt. Wir suchten den Bahnhof und ein Klo in den Wolken, denn die Brause wollte plötzlich hinaus. Die Mutter schob mich zu einer Baracke. Und während ich den Brocken wässerte, sah ich durch die offene Tür auf einen im Kopfstand verharrenden jungen Soldaten. Der war blond und lachte mir zu, mit dem Mund nach oben, bis mich ein Posten fortscheuchte mit einem forschen »Dabei!« Die große Brause und das Bild des auf dem Kopf stehenden Russen bestimmten fortan meine Erinnerung an den Berg. Die Absicht, bei guter Sicht noch einmal zu kommen, verwirklichten wir nicht. Und mit dem Bau der Berliner Mauer waren dann auch der Berg und das an seinem Fuße liegende Schierke unerreichbar geworden für uns. Und sollten es bleiben, fast 3 Jahrzehnte lang. Die Schwiegertochter ist aus Riesa, als die sich kennengelernt haben. Ja, und hatten eben die Absicht zu heiraten. Da wollten wir ja gerne die Schwiegertochter auch mal hier oben, dass sie mal sieht, wo ihr Mann her ist. Wissen Sie, was das für Schwierigkeiten waren? Dass wir die Schwiegertochter reinkriegen. Die Schwiegertochter war kein Verwandtschaftsverhältnis. Annemarie Dume steht wie an jedem Tag im frischen weißen Kittel hinter der Theke ihres Ladens. Und sie weiß, wovon sie spricht. Sie hat den Amerikaner und den Russen nach Schierke kommen sehen. Und sie erinnert sich noch genau, wie das war, als hier die Grenzposten der Volkspolizei aufzogen, um den bis dahin noch funktionierenden kleinen Grenzverkehr nach Braunlage hinüber zu unterbinden. 1952 wurden Schierke, das benachbarte Elend, Ilsenburg und der Brocken zum Sperrgebiet erklärt. So brauchte es fast 40 Jahre, bis sie Braunlage wiedersahen. Obschon der Ort doch gleich hinterm Berg lag, man die Sirene und die Autos hören konnte und in klaren Nächten am Himmel den Westen leuchten sah. Überraschenden Besuch gab es nie. Mit Freunden verabredete man sich vorm Schlagbaum und Familienfeste mit Westbeteiligung fanden nur außerhalb statt. Besonders hart traf die Schierker die 1961 verfügte totale Abriegelung des Brockengipfels, zu der es noch 1984 in einem Ortsprospekt hieß. Die exponierte Grenzlage des Brockens macht es aus Gründen der Sicherheit unserer Staatsgrenze auch nicht möglich, ihn zu besuchen. Erfreuen wir uns daher an seinem majestätischen Anblick, wie er gleichsam über dem Gebirge thronend von einigen Punkten der Umgebung des Ortes zu betrachten ist. Wehklagen ist unangebracht, ist er doch auch gewissermaßen ein Wächter für unser aller Sicherheit. Der Prospekt war für jene privilegierten Urlauber gedruckt worden, die den Kurort der Werktätigen auch in diesen Jahren besuchen durften. Die Soldaten, von denen ich als 10-Jähriger Ende der 50er Jahre beim Wasserlassen ja schon 2 zu Gesicht bekommen hatte, hielten den Gipfel über 4 Jahrzehnte besetzt. Einer, dem diese Weisen und das Nina, Nina, Tamkardina, Eto, Traktor, Motor aus seiner Schulzeit nicht geläufig sind, weil er auf der anderen Seite der Grenze gelebt hat, ist Dieter Geier. Als Kind war er jedoch häufig bei seinen Großeltern in Schierke gewesen. Sie wohnten in dem stattlichen Fachwerkhaus an der Brockenstraße, auf das Annemarie Dume täglich von ihrem Laden blickt. Dort hat Dieter Geier nicht nur das Laufen und das Schnitzen erlernt. So manches prägende Erlebnis verbindet sich für ihn mit diesem Haus, dem Ort und dem Brockengebiet. Am Tag der Beerdigung seines Großvaters fuhr Dieter Geier nach Braunlage und stand auf der Wurmbergschanze. Und von dort aus habe ich im Jahre 1952 die Beerdigung meines Großvaters nur von der Ferne sehen können, weil Schierke im Sperrgebiet lag und wir hier nicht nach Schierke kommen konnten. Der Großvater besaß die Apotheke zum Roten Fingerhut. Und dass er nicht nur ein allzeit dienstbereiter, sondern auch ein sehr humorvoller Mensch gewesen sein muss, verrät der von ihm gewählte Grabspruch, den man noch heute auf dem Friedhof in Schierke findet. In dieser Erdengrube ruht Apotheker Drube. O Wanderer, eile fort von hier, sonst kommt er raus und trinkt mit dir. 1924 nahm Willi Drube in den Räumen unter seiner Apotheke die Produktion auf. Das Geschäft lief hervorragend. Und das von ihm verfasste Feuersteinlied wurde überall mit Begeisterung gesungen. Dort in Schierke, dicht am Brocken, wo der Hirsch das Zepter führt, wo Natur und Sonne locken und den Wald die Fichte ziert. Dort in Schierke möcht ich leben, dort in Schierke möcht ich sein, wenn auch wachsen keine Reben, aber Schierke Feuerstein. Wenn auch wachsen. Im Gästebuch des Großvaters finden sich berühmte Namen. Und wenn dieses fröhliche Glühwürmchen, Glühwürmchen, Flimre aus dem Apothekenkeller heraufdrang, dann wussten die vorbeigehenden Schierker, dass Paul Linke aus Hahnklee bei Goslar mal wieder zu Besuch war. Wir stehen an historischer Stelle unter der alten Apotheke, wo vor über 70 Jahren alles begann. Der große Raum ist erfüllt von den Düften heimischer und überseeischer Kräuter, die in Säcken und Behältern der Mazerierung harren. Dieter Geier öffnet für mich das eine und das andere fest verschlossene Behältnis. Er lässt mich riechen und raten, und ich spüre, dass ich diesem Kräuterrausch beinahe erliege. Als ich später die Brockenstraße entlang flimmere, winken mir die Schierker hinter den Fenstern zu wie einem der ihrigen. Und das drobische Feuersteinlied will mir nicht mehr aus dem Sinn. Tragen hoch in Waldespracht und im Morgensonnenscheine die Natur so froh erwacht. Dein Schierke möcht ich leben, dort in Schierke möcht ich sein. Wenn auch wachsen keine Reben, aber Schierke Feuerstein. Wenn auch wachsen keine Reben, aber Schierke Feuerstein. Mit dem 13. August 1961 erlangte der Brocken strategische Bedeutung. In ostdeutschen Ratespielen wurde er zum höchsten Gipfel der Welt, weil ihn ja doch kein Normalsterblicher besteigen konnte. Menschenleer war der Berg in dieser Zeit aber deshalb nicht. Neben der Luftüberwachungseinheit der Sowjets gab es das Gebäude mit den Sendeanlagen der Deutschen Post und 40 Beschäftigten, um die sich eine höhentaugliche Sicherungsgruppe der deutschen Volkspolizei sorgte. Es gab das Sonderobjekt des ZK der SED für den parteiinternen Richtfunk. Später lauschte auch die Staatssicherheit aus ihrer Moschee heraus gen Westen. Und im ehemaligen Bahnhofsgebäude lag das Brockensicherungskommando der Grenztruppen. Gegen Naturgewalten ließ sich die Sicherheitsordnung freilich nicht anwenden. Und so lähmten Wetterextreme immer mal wieder die Aktivitäten der Genossen vom Geisterberg. 1984 fegte beispielsweise ein Orkan über die Kuppe, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte und bei dem sich jeder Wachdienst erübrigte. 73 Metersekunden, das sind 263 km/h. Ja. Also das sind Windstärken, wie sie selbst in starken Hurricanes auftreten können. Ja, in starken Hurricanes. Ja. Und da ist natürlich irgendwas los gewesen. Ja. Diese schweren Radarteile von der sowjetischen Station da oben, die sind quer über die Brockenkuppe gezischt. Ja. Der Dachstuhl von denen, der ist über die Brockenkuppe geflogen und genau auf den Bahnhof drauf, wo die Grenzkompanie ihre Unterkunft hatte. Aber es war gerade keiner drin, ist nichts passiert. 33 Jahre versah Max Nitschke den Dienst eines Wetterbeobachters auf dem Brocken. Wer so lange auf dem Berg war, der kann natürlich Auskunft geben über Schneehöhen, über Frosttage, Niederschlagmengen, Windgeschwindigkeiten, Nebeltage und die mittlere Sonnenscheindauer beginnend im Jahre 1901. Und der hat natürlich auch seine Begegnungen mit dem in der Literatur immer wieder erwähnten und von einer Glorie umgebenen Brockengespenst gehabt. Einem optischen Phänomen, das der Brockenwirt Klaus Eduard Nese bereits im Jahre 1840 beschrieb. Wenn die Sonne bei ihrem Auf- oder Untergange mit dem Brocken in gleicher Höhe steht, sich dann auf entgegengesetzter Seite unten in den Tälern Nebel bilden, diese in die Höhe steigen, der nebelfreie Brocken aber zwischen dem Nebel und der Sonne steht, so wirft die Sonne den Schatten des Brockens und aller auf ihm befindlichen Gegenstände an diese Nebelwand. Und er sich nun riesenhafte Gestalten bilden. ...1895 bekam der Brocken sein erstes Observatorium, das sich unmittelbar an das Brockenhotel anschloss. Zu Messungen anderer Art weilte Karl Friedrich Gauß auf dem Brocken. Tagelang saß der Göttinger Professor zur Herbstzeit auf dem Aussichtsturm des Gasthauses, war missmutig und verfluchte das Wetter. 12 Tage hindurch ist der Brocken in dichten Nebel und Regen gehüllt gewesen, wobei man kaum 6 Schritt weit vor sich sehen kann. Und nur ein einziges Mal, den 23. vormittags, lag der Nebel tiefer und ich erhielt während einer halben Stunde zuweilen ein Zeichen von Müllers Anwesenheit auf dem Inselsberg durch ein äußerst schwaches Heliotroplicht, welches ich nur zu einigen kümmerlichen Vergleichen mit dem Wurmberg benutzte, schrieb Gauß am 28. September 1821 aus dem Brockenhaus. Er war mit der trigonometrischen Landvermessung befasst, bei der dem Dreieck Hoher Hagen, Inselsberg, Brocken eine Schlüsselrolle zufiel. Und weil der von ihm entwickelte Sonnenreflektor zur Anwendung kommen sollte, ist der Ärger des Gelehrten durchaus verständlich. Gauß hatte seine Helferschar, die hauptsächlich aus Angehörigen der Artillerie bestand, auf Bergen verteilt, die man hätte sehen können, wenn. Der erwähnte Müller auf dem Inselsberg war mit 114 Kilometern der am weitesten vom gaußschen Punkt entfernte Helfer. Auch Vertreter anderer Wissenschaftsdisziplinen fühlten sich schon frühzeitig vom Brocken angezogen. Der Arzt und Botaniker Johannes Thal besuchte seit 1572 mehrmals den Berg und bestimmte seine Pflanzen, die er in seiner Silva Hercynia, der ältesten Flora der Welt, beschrieb. Mit Thal beginnt die eigentliche Geschichte der Brockenbesteigung. Ein Besuch des Blocks, des Brockelberges, wie er auch genannt wurde, war wegen der Unwegsamkeit des Geländes und der Möglichkeiten, sich zu verirren, ein lebensgefährliches Unterfangen. Ganz abgesehen davon, dass der Berg als Hauptversammlungsplatz der Hexen und Teufel bekannt war und man besonders zu Walpurgis auf einiges gefasst sein musste. Denn dann war ein Sausen, ein Juchzen und Pfeifen in der Luft und auf gefetteten Ofengabeln, auf harten, auf Besen und Tieren flogen die Hexen aus ganz Deutschland herbei, um dem Oberteufel Rapport zu erstatten und sich alsdann nach Herzenslust zu vergnügen. Zu den Brocken ziehen. Die Stoppel ist gelb. Die Stoppel ist gelb. Die Saat ist grün. Dort sammelt sich der große Haufen. Oben auch. So geht es über Stein und Stocken. Es furzt die Hexe. Es stinkt der Bock. Es furzt die Hexe. Es stinkt der Bock. Die alte Baubo kommt allein. Sie reitet auf einem Mutterschwein. So Ehre dem, wem Ehre gebührt. Frau Baubo vor und angeführt. Ein tüchtig Schwein und Mutter drauf. Da folgt der ganze Hexenhauf. Welchen Weg kommst du her? Welchen Weg kommst du über den Elsenstein? Da guckt dich der Onkel ins Nest hinein. Die macht ein paar Augen. Der Weg ist hart, der Weg ist lang. Das ist ein toller Drang. Die Gabel sticht, der Besen kratzt. Das Kind erschreckt, die Mutter platzt. So manch wackerer Harzer Bergmann hat dann seine Frau am Morgen seltsam verändert im Bett vorgefunden. Halbnackt, zerkratzt und erschöpft. Hat nicht geahnt, was das auf sich hat. Und hat's auch nicht zusammenbringen können, weshalb der Topf mit der Salbe unter ihrem Bett steht. Bis die Nachbarin beim Anlegen der Daumenschrauben ihren Namen herausschrie und noch fünf andere Weiber nannte, die sie auf dem Brocken gesehen haben will. Böckchen reitend und mit dem Teufel Brust an Brust tanzend in der Walpurgisnacht. Allein die Erwähnung des Berges genügte, um das Urteil zu fällen und die Scheiterhaufen auflodern zu lassen. Als Standardwerk galt das »Blockes Berges Verrichtung« betitelte Buch von Johannes Praetorius. Darin wurden die Hexenfahrt und der Zaubersabbat, den die Unholde aus ganze Deutschland alljährlich in der Walpurgisnacht auf dem Brocken veranstalten, ausführlich beschrieben. Und auch dem Teufel in Boxgestalt widmete der Magister einige aufschlussreiche Gedanken. Die Böcke sind über alle Maßen heftig, welches daraus abzunehmen ist, weil sie fast stets von der Seite sehen und schielen. Das 1669 erschienene populäre Buch war auch Goethe bestens bekannt. Und nichts spricht dagegen, dass er den Aufstieg von Torfhaus am 10. Dezember 1777 auch unternommen hatte, weil er die Inspiration des sagenträchtigen Tanz- und Hexenlandeplatzes suchte, der dann im Faust als einziger konkret benannter Ort der Dichtung zu neuem Ruhm kommen sollte. Bei seiner zweiten und dritten Brockenbesteigung übernachtete Goethe unterhalb des Gipfels auf der Heinrichshöhe in dem seit 1743 existierenden Gasthaus. Die Rolle ist gespielt, der Vorhang fallet nieder. Nun, Brocken, lebe wohl, dich sehe ich schwerlich wieder. Schrieb Goethes Diener Sutor am 21. September 1783 stellvertretend für den Dichter ins Gästebuch. Das vor allem durch den Faust angefachte Interesse erhöhte die Popularität des Berges gehörig, und die Reiselust der Romantiker tat noch ein ihriges dazu. Heinrich Heine widmete dem Aufenthalt auf dem Brocken gleich mehrere Seiten in seiner Harzreise, und an Prominenz hatte es keinen Mangel. Der dänische Märchendichter Hans Christian Andersen war hier. Ludwig Richter und Caspar David Friedrich stiegen mit ihren Skizzenblöcken zwischen den Granitfelsen herauf. Clara und Robert Schumann, der gerade den Stress mit seiner Faustkomposition durchlitt, standen auf dem Berg. Stendhal und Baudelaire besuchten den Brocken. Fürsten und Könige. Und natürlich Otto von Bismarck, der im Sommer 1846 trotz schlechter Sicht das Fräulein von Puttkammer bemerkte und 12 Monate später ehelichte. Als man im vergangenen Jahrhundert mit der Eisenbahn bis ans Gebirge heranfahren konnte, von den Bahnhöfen Kutschen, die Trägen und die Eiligen zum Gipfel beförderten, überschritt die Zahl der Brockenwallfahrer bereits die 100.000-Marke. Kurz vor der Jahrhundertwende wurden dann aber alle Rekorde gebrochen. 1899 hielt zum ersten Mal die Eisenbahn auf dem Brocken. Eine Attraktion waren die geschmückten Walpurgiszüge, mit denen am 30. April die flugunfähigen Hexen und Teufel der Walpurgisgesellschaft zum Brocken befördert wurden. Ja, also das ist seit 1990 so üblich, wie übrigens auch vorher. Diese Walpurgiszüge haben eine sehr lange Tradition. Der erste ist 1901 gefahren. Dann 1939 der letzte, also in den Kriegsjahren hat man es nicht mehr gemacht und dann aufgrund der Nachkriegsentwicklung, Sperrung des Brockens überhaupt nicht mehr. Der erste Walpurgiszug nach der Wende ist dann 1990 wieder gefahren, nach einer 51-jährigen Pause. Jedoch nur bis Schirke. Erst am 15. September des folgenden Jahres erreichte ein dampflokgezogener Sonderzug den Brocken. 1992 wurde der fahrplanmäßige Verkehr wieder aufgenommen. 31 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer und 2,5 Jahre nach ihrem Fall. Wir müssen sagen, also wir haben die Grenzöffnung in gewisser Weise gar nicht so direkt mitgekriegt. Das war ja am Sonntag für uns hier die Ecke, Braunlage. Und da haben wir uns bloß gewundert, dass so viele Leute, so viele Autos durchfuhren, ne? Und wo die mal überall hinfuhren. Und mit einem anderen früh, da hieß es dann, Braunlage ist offen. Also das war für uns ja nun eine Situation, ich meine, dass die Grenzen hier fallen waren, das hatten wir ja. Aber dass eben hier schon offen war, also das wussten wir gar nicht. Das war aber dann noch... Annemarie Dume also, sieht auf die vorüberfahrenden Autos vor ihrem Ladenfenster und auf den Wurmberg gegenüber, als könnte sie noch immer nicht fassen, was da im November 1989 bei ihnen geschehen war. Anfang Dezember kam es dann zur Öffnung des Brockengipfels. Und auch das war ein Ereignis, das den Einheimischen noch heute in den Gliedern steckt. Ja, wir sind hier hoch, meine Frau war auch dabei und noch ein paar Wanderer. Wir strömten ja alle aus anderen Richtungen. Die Ilsenburger kamen also über das Ilsetal hoch, die waren also schon eher oben als wir. Benno Schmidt aus Wernigerode, begeisterter Wanderer, leitender Konsummitarbeiter, saß an diesem 3. Dezember auf hartem Delegiertenstuhl, während sich im Brockengebiet entscheidende Dinge anbahnten. Er wartete noch das Hauptreferat ab und dann stürzte er los, um Frau und Bekannte zu holen und im Trabi nach Schirke zu sausen. Aber ich hätte mich geärgert, wenn ich nun hier oben an diesem denkwürdigen historischen Tag nicht dabei gewesen wäre. Ja, vor allem standen wir ja direkt am Eisentor und haben das Tor, also man kann sagen, fast hysterisch mitgerüttelt. Ja. Ich weiß gar nicht, dass ein Mensch sich auch so mit in die Sache hineinsteigern kann. Also ich hätte das von mir zumindest nie erwartet, dass ich mitschreie, Tor auf und so. Ja. Haben wir alles mitgemacht. Ja. Und dann wurde das Tor geöffnet, dann sind wir reingestürmt und haben auf dem Brocken getanzt. Wir haben gesungen, wir haben geheult, wir haben gelacht, wir haben alles durcheinander gemacht. Es war ein Wahnsinnserlebnis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich ja neben den Sowjets NVA, Grenztruppen und Staatssicherheit hinter der Mauer befanden, die auf einen solchen zivilen Ansturm nicht vorbereitet waren. Kurz vor 13 Uhr kam die Order aus Berlin, die Menschen in kleinen Gruppen auf das Gelände vorzulassen. Naja, die kleinen Gruppen, die erhöhten sich dann auf Tausende von Menschen. Tausende von Menschen. Es gab ja dann dokumentarische Fotos, wie dieser Menschenstrom den ganzen Tag hier die Brockenstraße sich hochbewegte. Denn das hat sich irgendwie schnell rumgesprochen, sodass nachmittags sich noch viele Leute aufmachten und hier zum Brocken wanderten. An Walpurgisfeuer wird in dieser Zeit wohl niemand gedacht haben. Anders heute, wo man gleich an mehreren Orten im Harz zu Walpurgisfeiern und Volksfesten einlädt. Am späten Nachmittag geht schon nichts mehr auf Schirkes einziger Straße. Und in der Kurverwaltung, wo sich Standanbieter, Fernsehleute, Zimmersuchende, Reporter, Hexen und Teufel die Klinke in die Hand geben, wissen sie nicht mehr, wo der Kopf sitzt. Schirke im Taumel, die Polizei in Bereitschaft. Und im Kulturpark beginnen die Akteure mit ihrem Spektakel, das mittelalterliche Atmosphäre heraufbeschwört. Hexen schweben, tanzen, sich entblößen lässt und erst nach Mitternacht mit einem Feuerwerk enden wird. Der Strom der Besucher reißt nicht ab. Die Hexen zu den Brocken ziehen. Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün. Dort sammelt sich der große Haufen, der Unsrian sitzt oben auf. So geht es über Stein und Stock. Es furzt die Hexen, es stickt der Bock. Nebel steigen über den Steinfeldern auf und je höher ich komme, desto dunkler, desto mystischer wird es um mich herum. Im Äckerloch stoße ich auf eine Gruppe junger Leute aus Hessen. Als ich mich bücke, um meinen Schuh nachzubinden, springt ihr Schäferhund auf mich zu, schleckt mein Gesicht ab. Dass ich für einen Moment nicht weiß, ist das schon der Teufel, die heilige Walpurga oder tatsächlich der hessische Hund? Als wir die Brockenstraße erreichen, sieht man die Hand nicht vor Augen. Und auf der Kuppe angekommen, weisen nur noch die Stimmen der Vorausgegangenen den Weg zum Brockenwirt. Der Raum ist überfüllt von nächtlichen Wanderern. Und jeder schwitzt beim Eintreten und hat ein Dampfwölkchen um sich herum. Sehr passend zu dieser Nacht. Wir sind 1993 das erste Mal hochgegangen, am 1. Mai, also am 30.04. Weil wir von 1993 unseren Elektromeister gemacht haben und von der Warte her haben wir gesagt, wir gehen jedes Jahr am 30.04. einmal auf den Brocken. Und das ist eine Tradition bei uns und wir werden nächstes Jahr wieder hochgehen hier. Die Männer kommen aus der Lüneburger Heide und haben diesmal auch ihren Frauen die Strapazen des Aufstiegs zugemutet. Ich meine, man kann die Vergleiche ziehen, der Weg hier hoch zum Brocken, der ist ähnlich, wie man sich den Meistertitel erarbeitet hat, genauso anstrengend und mühsam und auch genauso lang. Eine Deutschlandkarte hängt hinter mir an der Wand. Die Orte sind mit kyrillischen Buchstaben bezeichnet. Und die deutschen Namen stehen in kleinerem Schriftgrad darunter und sind rot. Wo ich den Brocken vermute, ist vom vielen Drauftippen nur noch ein großer, grauer Fleck geblieben. Ein mit Anorak, Pudelmütze und Handschuhen bekleideter Mann steht vor der Karte, die einst im Zimmer des Brockenkommandanten Michail Akulov hing. Er will seiner Frau Hildesheim zeigen, was ihm der übergroßen, fremdartigen Schriftzeichen wegen nicht sofort gelingt. Ich sitze günstiger und bin ihm behilflich. Und da bitten sie mich, ihnen Hildesheim, Hamburg, Bremen, Pforzheim und so weiter vorzulesen. Und ich sage in bestem Schulrussisch Hildesheim, Hamburg, Bremen, Pforzheim, Itagdalje. Und da freuen sich die beiden Hildesheimer, die am 24. Dezember 1989 zum ersten Mal mit Fahrrädern auf dem Brocken waren. Sie sehen mich dankbar und voller Rührung an. Und wir trennen uns, als würden wir einander schon lange kennen. Der Berg hat auch so etwas Deutsch-Ruhiges, Verständiges, Tolerantes, eben weil er die Dinge so weit und klar überschauen kann. Und wenn ein solcher Berg seine Riesenaugen öffnet, mag er wohl noch etwas mehr sehen als wir Zwerge, die wir mit unseren blöden Äuglein auf ihm herumklettern. Meint Heine, und wir stimmen ihm gern zu. Wir verabschieden uns voneinander. Wir sagen, macht's gut, fahrt vorsichtig, geht langsam. Wir rufen, bis bald auf dem Brocken, doch spätestens zu Walpurgis im nächsten Jahr. Die Hexen zu dem Brocken ziehen. Feature über Ruhm, Schönheit und Elend eines deutschen Berges von Wolfgang Knappe. Redaktion Katrin Kiel. Es sprachen Viola Sauer, Thomas Vogt, Klaus Piontek und Frank Sickel. Schnitt Holger Klimchen, Ton Holger König. Regieassistenz Steffi Mannschatz, Regie Jürgen Luzniewski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1997. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.